Ist Aachen ready to Gruft? Du Gruft? Was heißt du Gruft? Du Gruf? Du Gruf. Uwe is on fire. Das Spiel war weiter.